Bilder. To meet the inimitable Margaret Rutherford is to know the indestructible Miss Marple. Who's that? Who is it? Miss Jane Marple. Marple. Marple. Old Pasture Lane. Pasture Lane. Milchester. Milchester. I see. Very well, Miss Marple. I'll report this to the station master soon. Yes, please do. Ich habe Jane Marple letztendlich sehr gemocht und gern gespielt. Die Menschen möchten doch, wenn sie aus dem Kino kommen, ein gutes, ein warmes Gefühl mit nach Hause nehmen. Vielleicht bin ich ja altmodisch, aber ich bin der festen Überzeugung, dass die 4 Miss Marple-Filme uns Briten einen wunderbaren Dienst erwiesen haben und uns Freunde auf der ganzen Welt bescherten. Und so etwas ist doch wichtig, oder? She thought it was great. It was all about murder, and obviously that brought home all sorts of reminiscences from her childhood and her family. Am Anfang hörte sie nur Mord und lehnte die Rolle strikt ab. Es wühlte alle möglichen Dinge in ihr auf, die mit ihrer Vergangenheit und der furchtbaren Familiengeschichte zu tun hatten, die sie vergessen wollte. Aber ihr Hauptproblem war wie immer, dass sie hoch verschuldet war und dringend Geld brauchte. Und diese 4 Filme retteten sie sozusagen. She didn't want to play the part. Agatha Christie, Joan Hickson. Sie wollte diese Rolle partout nicht. Und auch Agatha Christie hatte sich ihre Miss Marple immer ganz anders vorgestellt. In Christies Augen war Margaret Rutherford damit völlig falsch besetzt. Mich selbst interessierte Rutherford in dieser Rolle überhaupt nicht. Bis ich Margaret dann kennenlernte. I wouldn't have been that at the time. I wouldn't have been the slightest bit interested in her. Until I got to know them. No, I didn't. And I felt that they were laughing at her rather than with her. And I didn't like that. Ich habe diese Marple-Filme gehasst. In meinen Augen hat man über sie gelacht und nicht wie sonst in ihren Rollen mit ihr gelacht. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Trotzdem ist es kurios, dass der große Kreis ihrer Fans noch heutzutage fast ausschließlich auf diese Rolle zurückgeht. Margaret hat überhaupt nichts von Miss Marple an sich, finde ich. And she still got a mass of fan letters, particularly on the Miss Marple films, curiously enough. Ja, es ist wie ein Markenzeichen geworden zu Margaret Rutherford. Also Margaret Rutherford, sofort eine Assoziation mit Miss Marple. Sie ist die Ur-Miss Marple. Sie ist eigentlich die Miss Marple, schlechthin. Ich wollte nie die Miss Marple spielen. Dabei finden viele meiner Freunde, dass das meine beste Rolle war. Es hat ewig gedauert, bis ich zugestimmt habe, sie zu spielen. Und zwar, weil ich Mord nie als etwas Unterhaltsames begriffen habe. Ich verabscheue alles, was erniedrigend, degradierend oder destabilisierend für den Menschen ist. Die ewige Miss Marple. Das bizarre Leben der Margaret Rutherford. Feature von Hannelore Hippe. Margaret Rutherford. Sofort kommt einem das Bild in den Kopf. Kräftige Statur auf ziemlich dünnen Beinen, in ein wallendes Cape gehüllt. Silberne Locken, die es nie zu einer Pracht brachten. Über einem freundlich verschmitzten Gesicht, das von mindestens 3 faltigen Doppelkinns begrenzt wurde. Und weit, ganz weit entfernt, an eine britische Bulldogge denken ließ. Ein Gesicht, das man nicht vergisst. There's a photograph of her in my book of when she was 8 in her primary school, and she's already got that face. Schon auf dem ersten Foto von ihr mit 8 hatte sie dieses Gesicht. The next station is Clevelandgarden. Das ist Andrew Merriman. Er legte vor wenigen Jahren eine neue, die 2. Rutherford-Biografie vor, die vor kurzem auch auf Deutsch erschien. 40 Jahre nach ihrem Tod war das eine kleine Sensation. Merryman ist Mitte 50 und lernte Margaret nie persönlich kennen. Den bärtigen Autor treffe ich mitten im Londoner Westend-Theaterland, da, wo Margaret Rutherford seit den 30er Jahren einen großen Teil ihres Lebens auf den Brettern, die ihre Welt bedeuten, verbrachte. Unverkennbar. Schon als junges Mädchen radelte sie im heimischen Wimbledon umher mit dem berühmten, im Wind flatternden Cape. Schon damals besaß sie diese etwas weltfremde Persönlichkeit, die sie ihr ganzes Leben lang begleitete. Sie war sehr exzentrisch und fühlte sich immer zu anderen Exzentrikern hingezogen. Station announcer, the train standing at platform 2 is the 450 for Ealing Broadway, Hanwell, Hayes, West Drayton, Langley, Tufflow, Milchester. Auch ich nehme auf Margaret Rutherfords Spuren einen Zug vom Ausgangspunkt ihres ersten Miss Marple-Films, dem Londoner Bahnhof Paddington. Zwischen London und meinem Ziel Oxford überholt man den Schnellzug nicht wie im Film eine andere Eisenbahn. Und so habe ich auch keine Chance, rein theoretisch betrachtet, einen Mord auf dem Nebengleis zu beobachten, was anno 1961 Miss Marple filmgeschichtlich zum ersten Mal in Aktion versetzte. Ich erreiche völlig unspektakulär eine halbe Stunde von Oxford entfernt in einem idyllischen Dorf die erste Biografin Rutherfords. Well, Margaret had always interested me as an actress. Sie hat mich immer schon als Schauspielerin interessiert. Und im wirklichen Leben waren beide, sie und ihr Mann Stringer Davis, einfach wunderbare Menschen. Sie waren so abgedreht, würde man heute sagen, wie in den Filmen. Ich habe ja bei ihnen eine Zeit lang gelebt und sie waren unglaublich, wenn auch unbeabsichtigt witzig und skurril. And they were absolutely incredibly unintentionally funny. Die zierliche Gran Robbins besitzt einen gemütlichen Wintergarten und an einem der ersten warmen Vorfrühlingstage sitzen wir dort auf ihrem purpurnen Sofa, trinken erst Tee, später Rotwein und essen die hervorragende selbstgemachte Pastete der alten Lady. Die 96-Jährige ist modisch schick in warmen Pflaumentönen gekleidet und trägt ihre weißen Haare im frechen Bob. Die vielen Wochen bei Rutherford und Stringer, ihrem Mann, so erinnert sie sich, liefen immer haargenau nach dem gleichen Zeitablauf ab, als würde jeden Tag dasselbe Stück gegeben. There was so much routine in the house. In the morning. Jeden Tag passierte immer das Gleiche. Das fing um 6:30 an. Da schien mir ein Licht ins Gesicht, während ich noch schlief. Als ich die Augen geblendet öffnete und aufschaute, sah ich, dass es eine Grubenlampe war und die hatte Stringer auf dem Kopf. Er erklärte mir, er habe eine Tasse Tee an mein Bett gestellt. Stellen Sie sich das einmal vor, eine Grubenlampe mitten in Ihr Gesicht. Um 6:30. Im einst mundänen westenglischen Kurort Cheltenham lebt die einzige noch lebende enge Freundin Margaret Rutherfords, die Schauspielerin Damaris Heyman. Damaris ist heute Mitte 80 und lebt mit ihrer Katze Tabitha in ihrem alten Haus am Stadtrand. Seit den 50er Jahren war sie Margarets Zweitbesetzung auf der Bühne. They needed someone who could at a pinch go on for her, because she'd been ill and had missed odd performances. Sie brauchten ja jemanden, der schnell und problemlos für sie einspringen konnte. Sie war ja immer wieder mal krank und konnte dann nicht auftreten. Als sie ab und zu für Margaret einsprang, war sie doch 40 Jahre jünger, werfe ich ein. Das sei überhaupt kein Problem gewesen, stellt sie klar. Beide Damen seien zeit- und alterslos. Damaris spricht wie eine britische Aristokratin und stammt aus einer Familie altehrwürdiger, perückenbezopfter Richter. Als ich sie treffe, ist sie dick in undefinierbare Decken gewickelt und blinzelt mich fröhlich durch fingerdicke Brillengläser an. Sie bittet mich, Platz zu nehmen, was sich zunächst als etwas schwierig gestaltet. Die etwas eigenwillig arrangierte, völlig überfüllte Einrichtung um sie herum scheint aber Damaris' gute Laune nicht zu beeinträchtigen. Eminently kind and very maternal. because she always used to refer to me as my eldest daughter. And I used to call her Mama. Sie war sehr lieb und sehr mütterlich. Mich nannte sie immer ihre älteste Tochter und ich habe sie Mama genannt. Ein Abstecher in den Westerwald. Das ist eine Fotomontage. Sie sitzt links von mir und schaut zu mir rüber. Und ich höre ihr gebannt zu, gucke zwar jetzt nicht gerade auf sie, sondern einfach nachdenklich in den Raum hinein. Das Foto ursprünglich saß neben ihr, dort wo ich jetzt zu sehen bin, Agathe Christie. Nicht in Wirklichkeit natürlich. Wir befinden uns im tiefsten Westerwald. Da gibt es das einzige deutsche Rutherford-Museum, liebevoll zusammengestellt, so wie eine Margaret Rutherford-Fan-Webseite. Betreut von Margarets größtem Fan in Deutschland, Klaus Rodder. Leider hat auch Klaus die Miss Marple seiner Träume nie persönlich kennengelernt, doch folgt er jedes Jahr im Mai, ihrem Geburtstagsmonat, ihren Spuren, besucht ihren letzten Wohnort Gerrards Cross und wandelt auf den veritablen Schauplätzen der vier Marple-Filme, die noch ziemlich unverändert sind, wie Rodder glücklich erzählt. Es sind viele Fotos von ihr aus verschiedenen Filmen, also nicht nur diese Miss Marple-Filme. Es war ja auch die Frau, die Margaret Rutherford eigentlich, die mich da. Das sind unsere Zeugen. Und natürlich Margarets Cousin, der berühmte Politiker. Der Krimi im Leben der Lady M. Ich war ein ernstes Kind. Mein Gesicht hatte das perfekte Oval eines Hühnereis. Meine Augen waren grün und rund wie Pennystücke. Mein Haar war leicht rötlich und ich kräuselte meine Nase wie ein Kaninchen. Das mache ich noch heute. Ich konnte es mir einfach nicht abgewöhnen. Ich war ein einsames Kind. So beschreibt sich Peggy, wie Margaret von Anfang an genannt wird in ihrer Biografie Gran Robbins gegenüber. Soweit stimmt wohl alles. Geboren wurde ich am 11. Mai 1892 in Belem und meine Eltern nahmen mich mit nach Indien, als ich erst wenige Monate alt war. Sie waren sehr verliebt, bis meine Mutter plötzlich starb. Mein Vater, der mit Samt und Seide handelte, hieß Ernest Rutherford. Ursprünglich war er ein Ben, einer der vielen Bens. Und da er romantische Gedichte schrieb, änderte er seinen Namen zu Rutherford, weil er diesen Namen für romantischer als Ben hielt. Den Vater, dessen mittleren Namen sie annahm und den sie so romantisch verklärt beschreibt, gab es nie. Biografin Gran Robbins wusste das damals, durfte jedoch nichts anderes veröffentlichen. Sie hatte strikte Anweisungen von Margarets Agentin und ihrem Ehemann Stringer, nichts über die Familiengeschichte zu schreiben. What was wrong, of course, is I should have told the real story. Ich hätte das nicht tun dürfen und stattdessen die wahre Familiengeschichte aufschreiben müssen. Die Wahrheit ist, dass sie eine Ben war. Wie der linke Vorsitzende der britischen Labour Party und Premierministeranwärter in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, Tony Benn, Margaret Rutherfords Cousin. When I looked in the family records, there was no reference to William Rutherford Benn. Sie sagte mir, dass ihr Vater William Rutherford Benn gewesen sei. Aber als ich nachforschte, konnte ich niemanden dieses Namens in unserer Familie entdecken. Als ich meine Mutter darauf ansprach, reagierte sie merkwürdig und sagte, er habe nichts getan, dessen man sich schämen müsse. Erst als ich viel später in den 60er Jahren meinen Sitz im Parlament einnahm, ging ich nochmal zum Archiv der Times und schlug einfach ihren Großvater Julius Benn nach, der Pfarrer gewesen war. Und da las ich, ermordet von seinem wahnsinnigen Sohn. Margaret's father, I think probably suffered from the same mental illness as she did. I think it was. Margaret's Vater litt wahrscheinlich unter der gleichen psychischen Krankheit wie sie selbst. Nach einem Nervenzusammenbruch und einem kurzen Aufenthalt in einer Irrenanstalt, wie es damals noch genannt wurde, begleitete sein Vater, also Margaret's Großvater, ihn nach Derbyshire zu einem Erholungsaufenthalt. Agatha Christie hätte nicht besser ersinnen können, was dann geschah. Agatha Christie would have a field day with that. It occurred in Matlock, very near my old constituency. Es geschah im Kurort Matlock, in der Nähe meines Wahlkreises. Er hat seinem eigenen Vater mit einem Nachttopf den Schädel zerschmettert, ohne dass dem etwas vorausgegangen war. Es waren sehr, sehr merkwürdige und äußerst tragische Umstände. Zum Zeitpunkt des Mordes waren Margarets Eltern zwar bereits verheiratet, aber Margaret war noch nicht geboren. Well, it came into the public domain because a newspaper, a right-wing newspaper, eine reaktionäre Zeitung hatte das irgendwo ausgegraben und da ich politisch sehr angefeindet wurde, veröffentlicht. Ihre Argumentationskette war folgende: Ihr Vater war wahnsinnig, deshalb sei auch Margaret Rutherford wahnsinnig und konsequenterweise ich als naher Verwandter ebenfalls. Went to prison for some time and was only released with the agreement of the Home Secretary because the Benn family. Margarets Vater wurde des Mordes angeklagt und musste ins Gefängnis. Dann jedoch wurde er nach kurzer Zeit aufgrund des großen Einflusses der Benn-Familie entlassen. Diese furchtbare Familiengeschichte hat sie ihr ganzes Leben lang verfolgt und sie hat sie unter Verschluss gehalten. Und als man den bekannten Politiker Tony Benn, ihren Cousin, fertig machen wollte, kam es damals ans Tageslicht. Ihre Eltern zogen nun zusammen. Der Vater war scheinbar geheilt und kurz darauf wurde Margaret Rutherford, den Namen hatte der Vater nach dem Mord angenommen, geboren. Sie zogen, auch das stimmte, mit dem Baby in die britische Kolonie Indien, um alles hinter sich zu lassen. Kurz darauf starb Margarets Mutter tatsächlich. Ihre Mutter beging Selbstmord. Auch das wurde vor dem Kind geheim gehalten. In der Familie der Mutter Margarets gab es viele Selbstmorde. Auch eine von Margarets Tanten hatte sich als junge Frau umgebracht. She'd been told actually that her father had died and she was an orphan, but in fact he'd ended up in Broadmoor. Man sagte dem Kind, dass auch der Vater tot sei. In Wirklichkeit war er im Gefängnis Broadmoor, wo bis heute psychisch gestörte Verbrecher einsitzen. Margaret war zu ihrer Tante Bessie nach Wimbledon gekommen, die die kleine Nichte liebevoll aufzog. Bis eines Tages, als sie ungefähr 13, 14 war, ein Tramp an die Tür kam und dem Kind sagte, er habe eine Nachricht von ihrem Vater für sie. Daraufhin hatte sie ihren ersten Nervenzusammenbruch. Ich habe ihre Schuleinträge eingesehen und es passt zeitlich genau. Ab dann hat sie sehr viel in der Schule gefehlt. I think that explained the thing about refusing to play any part that was described as mad or. Das war für ihr ganzes Leben signifikant. Auch warum sie nie eine Rolle annahm, die in der Nähe des Wahnsinns angesiedelt war. Exzentrisch ja, aber verrückt nicht. Ein Mann kam eines Tages, als sie fast noch ein Kind war, an die Haustür ihrer Tante in Wimbledon, wo Margaret lebte. Und er erklärte ihr, dass ihr Vater, wenn er aus dem Gefängnis herauskäme, sie umbringen würde. Das habe ihr Margaret damals unter dem Siegel der Verschwiegenheit anvertraut. Es gab jedoch noch eine entschärfte Version des Besuchs des ehemaligen Insassen des Hochsicherheitsgefängnisses. Der bis dahin tote Vater ließe sie nur ganz herzlich grüßen. Das kann ja für ein Kind nicht besonders angenehm gewesen sein, so etwas zu hören. Und es hat dann ihren ersten Zusammenbruch ausgelöst, unter denen sie von da an ihr ganzes Leben lang litt. Sie wusste, dass es in ihrer Familie eine lange Geschichte von Wahnsinn gab. Und deshalb hat sie sich mit ihren Rollen davon ferngehalten, was man versteht. Nur selten gab sie Auskunft über ihre Neigung zu Depressionen. Und auch dann nur unter dem Hinweis, dass schließlich viele komödiantische Schauspieler dazu neigten. Ihren Gesprächspartner von der BBC, der sich darüber erstaunt zeigte, wies sie mit einem »Bei Ihrer Intelligenz hätte ich etwas anderes erwartet« zurecht. The reason I asked this, Miss Rutherford, is because one never expects somehow a funny person to become ill. Don't you really? You with your intelligence? Well, we hope that they'll make us laugh. We never expect them to be sad. Oh, but surely you realize that you'll never have a comedian who hasn't got a very deep strain of sadness within his nature or her nature. Oh, that was wicked. She was in, The Rivals and had a breakdown. Das war damals ganz grauenhaft. Sie hatte mal wieder einen Zusammenbruch und in den 60er Jahren waren Behandlungen mit Elektroschock gerade in Mode. Und die bekam sie nun. Und alle im Theater fragten sich, wird sie denn danach wieder auf die Bühne zurückkehren können? Wird ihr Erinnerungsvermögen nicht darunter leiden? Ihre behandelnden Ärzte eröffnen uns fröhlich lächelnd, das wissen wir leider nicht, da wir diese Behandlung bisher noch nie an jemandem ausprobiert haben, der auf der Bühne steht. Letztendlich war sie in der Lage, als Schauspielerin weiterzuarbeiten, zumindest eine Zeit lang. In fact, she did go back and finish the run. Wie äußerten sich die Anfälle bei ihr? Well, deep depression and not able to sort of settle to anything or. Sie fiel in eine tiefe Depression und war dann rastlos. Fenster auf, Fenster zu, Fenster auf, Fenster zu. This window open, window shut, window open, window shut thing. Ganz schwierig damit umzugehen. In den letzten Monaten ihres Lebens versank sie so tief in Depressionen, dass sie niemand mehr erreichen konnte. Sie erkannte auch niemanden mehr. But the last months. She'd sunk too deep into it, and I don't think anybody could reach her. Well, I think one only has a breakdown when one feels that the whole of one's object for living has gone. One has lost one's roots, one's lost one's bearings. That, I think, is almost the deepest sadness that can be imagined in the world today. And it is for that that I have the most compassion for people who are in that state. I think because I've been in that state myself. Wenn man keinen Grund mehr zum Leben sieht, dann bricht man zusammen. Wenn man nicht mehr weiß, wo man herkommt und hingehört, das ist die größte Traurigkeit auf dieser Welt. Deshalb habe ich das tiefste Mitgefühl für Menschen, die diesen Zustand erleben. Denn ich erlebe ihn selbst immer wieder. Every great clown has been very near to tragedy, you know. Comedy springs from it, I think. Jeder große Clown war immer in der Nähe der Tragödie. Die Komödie entspringt daraus. They were incredibly generous and kind, and although they were both hopeless with money, absolutely hopeless with money, partly because Margaret Rutherford had. Sie und ihr Mann Stringer waren beide sehr großzügig, aber mit Geldangelegenheiten völlig überfordert. Das hatte zum Teil mit Margarets bipolarer Disposition zu tun, manisch-depressiv. Ein Stimmungshoch und dann zutiefst deprimiert. Sort of referred to as her melancholia and never she didn't really ever talk about it that much, a little bit. Sie sprach dann von ihrer Melancholie, aber sie sprach so gut wie nie darüber. Es gab gute und schlimme Zeiten in ihrem Leben. Ein Kennzeichen dieser manischen Veranlagung ist wohl, in diesem Zustand das Verhältnis zu Geld komplett zu verlieren. You go out and you spend and you're generous and you give lots of things. So she was also hopeless with tax. Die Bühne im Leben der Miss M. Wenn ich mich nicht für die Bühne interessiert hätte, wäre ich gerne Schriftstellerin geworden. Worte haben mich schon immer fasziniert und was man mit ihnen anstellen kann. Und meine Poesielesungen gehören zu meinen größten Freuden. In the late 1930s I used to go down to Bexhill in the south coast on holiday and she used to be there occasionally. In den späten 30er Jahren saß ich mit meiner Cousine Margaret oft an der englischen Südküste am Strand. Ich war damals 13 und habe noch ein Foto davon, wie wir nebeneinander vertraut im Sand sitzen. Sie sieht sehr lieb darauf aus. Und ich erinnere mich, dass man sich in unserer Familie erzählte, dass Margaret zur Bühne und Schauspielerin werden wollte. Naja, mit 14 wollen ja viele Mädchen Schauspielerin werden, vielleicht auch noch mit 20. Aber eine Frau von über 40, so alt war sie schon. Und sie wollte partout immer noch auf die Bühne. Und das fanden wir schon etwas merkwürdig und eigenwillig. Margaret Rutherford radelte in den frühen 30er Jahren mit ihrem später weltberühmten Cape immer noch durch Wimbledon und gab Klavierunterricht. Bei ihren Schülern war die exzentrische Dame mit dem unverwechselbaren Gesicht sehr beliebt. Doch sie selbst hasste ihren Job. Margaret wollte unbedingt auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Und obwohl sie nicht dem Klischee einer süßen, blonden, elfengleichen Schauspielerin entsprach, das man auch damals schon hatte, sprach sie zielstrebig vor und schaffte es schließlich, sich am renommierten Old Vic ausbilden zu lassen. Schließlich, mit über 40, ergatterte sie ihre erste größere bezahlte Rolle. Und kurz darauf kam für sie schon der Durchbruch. Von nun an spielte sie skurrile Rollen in Oscar Wilde, Ibsen, Somerset Maugham-Stücken. Ende der 30er Jahre war sie endlich im Londoner Westend, ihrem großen Traum, angekommen. Der erfolgreiche britische Meister satirischer Gesellschaftskomödien, Noel Coward, schrieb ihr in seinem Stück Blythe Spirit sogar die Rolle des Mediums Madame Arcati auf den Leib. Man riss sich um diese Lady von Format. Das Publikum vergötterte sie. Trotzdem war Margaret nicht vollkommen glücklich. Ich wollte nicht nur als Komödiendarstellerin in eine Schublade gesteckt werden. So sieht mich die Welt. Ich habe mich jedoch immer wie ein Vogel gefühlt, frei, um mich in die Lüfte zu schwingen, Konventionen zu entfliehen. Ich wollte auch nicht als Intellektuelle erscheinen. How misled the public were by her. She was miles more intelligent than they gave her credit for. Wie sehr sich das Publikum in ihr täuschte. Sie war um so vieles intelligenter, als man es ihr nachsagte. Und sie war eine außergewöhnlich begabte Schauspielerin. Ja, man hat sie gut besetzt, aber man hätte auf der Bühne so viel mehr aus ihr herausholen können. Sie wäre eine fantastische Shakespeare-Schauspielerin gewesen. Das war ihr Traum. Aber niemand, außer später Orson Welles im Film, hat sie so besetzt. Sie war eine außergewöhnlich intelligente Frau. Oh, Esme, wäre es nicht wundervoll, wenn ich in Romeo und Julia spielen dürfte? Und meine Schauspielkollegin Esme entgegnete mir damals: Peggy, mit 39 Jahren bist du noch zu jung für die alte Krankenschwester. Und nein, Esme, wies ich sie empört zurecht. Ich meine die Julia. She was really an Edwardian character, born in 1892, brought up in the turn of the century. Sie war selbst Spätviktorianerin und das war eine Ära, in der die Schwächen dieser Gesellschaft stark zutage traten, auch in ihrer ausgeprägten Selbstgefälligkeit. Das hat sie messerscharf erkannt und sehr amüsant und gekonnt persifliert. Sie war in ihren Darstellungen im Film und auf der Bühne sehr authentisch. Da gab es immer sehr viel von Margaret selbst zu sehen. I turn her out at once if ever I see her anywhere. But then I don't always know when she's about, you see. But my great delight in being an actress is to escape from myself into some other person. It's a sort of translation and it fascinates me. Wenn ich mich irgendwo in einer Rolle entdecke, bringe ich mich sofort darin ein. Das ist ja das Wunderbare daran, Schauspielerin zu sein, dass man vor sich selbst flüchten kann und sich in eine andere Person verwandelt. Nach zahlreichen kleinen Nebenrollen meldet sich auch der Film bei Margaret. Und sie erhält nach dem Krieg die ersten größeren Rollen auf der Leinwand. Eine Umstellung für die resolute Lady mit dem überschäumenden Bühnentemperament. Blythe Spirit must have been about the first film she'd done. She had, I think, to come towards the camera. Die Geisterkomödie von Noel Coward war ihre erste große Filmrolle. Und sie musste auf die Kamera zugehen und man rief Action. And they said Action. And she was off and past the camera and away into the sticks, so to speak. Margaret schoss an der Kamera vorbei und rannte ins Gebüsch, sozusagen. Schließlich mussten sie eine Kordel an ihr befestigen, wie bei einem Pferd, damit sie nicht durchging. Das Einmalige an ihr war, dass sie zwar für eine Rolle körperlich unpassend sein konnte, aber ihre geistige Durchdringung der Rolle machte sie komplett glaubwürdig. Und man nahm ihr alles ab. Die Presse ist ja nicht zimperlich mit ihr umgegangen. Kinn wie ein Luftsack und was weiß ich, ne? Und Zähne wie Klaviertasten. Trotz dieses Körperbaus, diese Agilität, die sie an den Tag legt in diesen Marvel-Filmen, das ist enorm, wie sie tanzt, wie sie fechtet, wie sie, also es ist einfach genial, ne? Mit diesem voluminösen Körper, diese Mimik, die sie drauf hat. Es ist zwar immer das Gleiche, wenn man das verfolgt und ihre alten Filme kennt aus den 40er, 50er Jahren, diese Mundbewegungen, die sind schon einfach da, schon damals. Und die hat sie nie abgelegt. Und genau das ist es, was sie ausmacht. Ein Regisseur hat gesagt, man muss die Rutherford nur spielen lassen. Man muss nur einen Kameramann haben, der schnell genug ist, ihre hektischen Bewegungen einzufangen. Das zeichnet die Rutherford aus. Wenn ich auf meine Karriere zurückblicke, bin ich ein wenig betrübt darüber, dass ich immer die exzentrischen Rollen spielte. Ich hätte so gern das starke Zeug gespielt. Aber bei Exzentrikern hat man mehr Freiheit. Sie sind immer ehrlich und unverstellt und besitzen ihr eigenes Maß an Verrücktheit. Sie werden am Ende unserer Tage die eigentlichen Heiligen sein. Grouting in her enormous crocodile handbag for things that she lost. Immer suchte sie etwas in ihrer riesigen Krokodilledertasche und ich habe mich vor Lachen nicht mehr eingekriegt, als sie im Film die VIPs in einer Handtasche von abnormen Dimensionen fast verschwand. Ein wunderbarer Film. It was the most enchanting film. Dafür erhielt sie 1963 den Oscar für die beste Nebenrolle. Hauptdarsteller waren damals Elizabeth Taylor und Richard Burton. And quite right too. Und der Oscar war hochverdient. But it was charming because they said, was there anything she wanted? Sie schlief manchmal in Hollywood im Studio und man fragte sie, ob sie irgendetwas Besonderes wollte. Sie erbat sich dann ganz bescheiden einen kleinen Campingkocher, damit sie sich ihre Eier mit Speck darauf zubereiten konnte, ohne die sie nicht leben konnte. It was quite a contrast to Elizabeth Taylor, who'd insisted on having her suite completely redecorated in shades of mauve. Das haben sie ihr dann gern gebracht und ihr gesagt, das wäre ein Unterschied, sie zu Elizabeth Taylor sei, die darauf bestanden hatte, ihre Riesengarderobensuite komplett fliederfarben streichen zu lassen und alles Mögliche wollte. Die Aufnahmen waren endlos, da Taylor immer erst kurz vor Abend aus ihrer Garderobe auftauchte. Und sie wusste genau, was du did und wann du did it. Wonderful timing, impeccable timing. Margaret's Timing war unglaublich. Ich konnte das oft auf der Bühne beobachten. Sie konnte einen Lacher sofort töten, wenn er zu früh kam, und sie bekam ihn genau dann, wenn sie ihn wollte. Wunderbar. In order to get it when she wanted it. But she was splendid. Incredibly tolerant, yes. And she did lots of charity work herself. She did lots of work with young offenders. She used to go to prisons. Margaret war nicht nur sehr tolerant, sie engagierte sich auch immer karitativ sehr stark. Sie setzte ihren Bekanntheitsgrad durch die Miss Marple-Filme dafür ein. So besuchte sie zum Beispiel regelmäßig Jungen, die straffällig geworden waren, und las ihnen Gedichte vor. Sie hatte ein großes Herz. Sie wusste, warum Menschen straffällig wurden, aus welchem familiären Hintergrund die Jungen oft stammten. Dafür zeigte sie großes Verständnis. Obwohl sie selbst sehr weit von solchen Umständen entfernt war, begriff sie doch die Zusammenhänge. So, although she lived very much away from all that world, she had a grasp of what it was like not to be so fortunate. They had bacon and eggs every night. It started. Sie aßen ja immer spät nachts. Jede Nacht Eier mit Speck, was damit zu tun hatte, dass sie früher erst nach 10 aus dem Theater kamen und Hunger hatten. Diese Gewohnheit behielten sie bis zum Schluss bei. Dann erzählte sie mir immer etwas. Auch, dass sie oft in Jugendgefängnisse ging. Einmal war ich mit dabei. Die Jungen durften sich eine berühmte Persönlichkeit zu Weihnachten einladen und hatten sich Margaret Rutherford gewünscht. Der Gefängnisdirektor wunderte sich noch darüber, wie kommen die Jungs auf sie. Ich wunderte mich auch. So we got there in my little car and just to get her in with a cape and with all her legs and with everything. It was such a performance. Und dann sind wir in mein kleines Auto gestiegen, was gar nicht so einfach war, mit dem Cape und ich weiß nicht was noch alles. Schließlich waren wir da und sie ging auf die Bühne, auf der ein Flügel stand, und begrüßte die Jungs. Die mussten alle zu dem besonderen Anlass Krawatten tragen. Wenn man jemand ermordet hat, musste man eine rote Krawatte tragen. Sie hatte, glaube ich, keinen Schimmer, was das alles mit den Schlipsen bedeutete. Jedenfalls wandte sie sich jedem Einzelnen zu und fragte ihn, warum er hier sei. Und der eine Junge wusste vor Schüchternheit nicht, was er sagen sollte. Schließlich stieß er hervor, ich habe meinen Vater ermordet. Und was antwortete sie? Oh, das war aber wirklich sehr ungezogen von dir. Looking for words to say. And then one came out with, I murdered my father. Oh, that was very naughty of you. Ich weiß noch, ich aß bei Freunden in Sydenham zur Zeit, als der erste Miss Marple-Film in den Kinos lief und wir warteten auf dem Bahnsteig des kleinen Ortes auf unseren Zug. Da kam eine Gruppe von Schulkindern angerannt. Sie waren offenbar gerade aus dem Kino gekommen und da sahen sie mich in meinem Miss Marple-Cape auf dem Bahnsteig. Sie blieben wie angewurzelt stehen und aus ihren entsetzten und ungläubigen Gesichtern konnte ich erkennen, dass sie dachten, sie sehen ein veritables Gespinst, das kurz darauf in einem Zug verschwand. Die Familie im Leben der Miss M. Als ich am Theater ankam, sah ich, wie ein gut aussehender junger Mann es gerade verließ. Sofort fielen mir seine klaren blauen Augen, sein eleganter, ausgesuchter Kleidungsstil auf. Ich konnte einfach meinen Blick nicht von ihm wenden. Er musste Schauspieler sein, denn er besaß das gewisse Etwas. Sein Name war Stringer Davis. Und ich konnte nicht ahnen, dass ich ihn 15 Jahre später heiraten würde. And Stringer was absolutely incredible. I don't think he had a brain in his head. Stringer war unglaublich, aber er hatte, und ich kann mich gut erinnern, kein Gehirn im Kopf. Sie schon. Und wie? Er war einfach nur nett und sah gut aus, war aber als Schauspieler nicht so gesegnet. Ohne sie wäre er ein Nichts gewesen, aber sie liebte ihn. Sie vergötterten einander, keine Frage. Jeden Nachmittag um Punkt 4:30 marschierte Stringer zum Klavier und begann zu spielen. Es klang grauenhaft. Margaret saß dabei und rollte mit den Augen. Und irgendwann sagte sie dann plötzlich, das reicht jetzt. And then he would go on playing, and then she suddenly, she'd say, that's enough. She had it written to her contract that he had to be involved in some of the theatrical productions and the films, so that he could be around if she wasn't well, or she needed a bit of moral support. Sie hatte in allen ihren Verträgen eine Klausel, dass Stringer in irgendeiner Form im Stück oder Film untergebracht werden musste. Auch damit er in der Nähe war, wenn sie sich nicht so gut fühlte. Er war kein sehr guter Schauspieler, aber der perfekte Butler. Natürlich kursierten Gerüchte, ob sie jemals Sex miteinander hatten. Und höchstwahrscheinlich war Stringer schwul, er war auch 7 Jahre jünger. Aber sie verliebte sich nicht nur in ihn, sondern in etliche andere hübsche junge Männer, mit denen sie dann durchbrennen wollte. Einer schwuler als der andere, total verrückt. Most of whom seemed more effete than Stringer, funnily, more camp than Stringer. But she would fall hopelessly in love and want to run away with them. And all completely bananas, you know, crazy. Die bekannteste Geschichte ihrer unerwiderten Lieben war die des kanadischen Pianisten Malcolm Thurb. Ihn lernte ich kennen und er erzählte mir alles. Er war damals, als ich Margaret in ihn verknallte, fast 40 Jahre jünger als sie. Margaret half ihm, nachdem sie sich in einem Park kennengelernt hatten, bei allem möglichen, Wohnung, Arbeit, wie es ihre Art war. Und er merkte nicht, dass sie sich in ihn verguckt hatte. Dann schlug sie aus heiterem Himmel vor, zusammen durchzubrennen und Stringer zu verlassen, nach Südamerika. Thurb fühlte sich unglaublich schlecht und wusste nicht, was er machen solle, um ihr nicht weh zu tun. Stringer nahm es gelassen und sagte ihm, mach dir keine Sorgen, Junge, das macht sie öfters. Am besten ist, du verschwindest jetzt einfach aus ihrem Leben, damit sie sich nicht verletzt fühlt. Und das tat er dann auch. Sadly, I think Stringer did ask Malcolm to bow out, really, not to see Margaret anymore, because he thought it would be too painful for her, and so he had to disappear from her life. Kind, fun, Sie war so warmherzig und mütterlich. Es war eine Art unerfüllter Mutterliebe, die sie besaß und die sie auf ihre selbstgewählte Familie übertrug. Merkwürdige Begegnungen waren immer Teil meines Lebens. Ich bin dankbar dafür. Im Jahr 1959 zum Beispiel trat Prinz Juan von Jordanien in mein Leben. Er brachte uns so viel Freude und Glück. Used to come for lunch regularly. Bought her presents and things. She and Stringer were charmed by him. And one day they needed to change an arrangement, so they rang the Jordanian. Er kam zum Essen, brachte ihr Geschenke und sie war von ihm begeistert. Irgendwann mussten sie eine Verabredung mit ihm kurzfristig absagen und riefen die jordanische Botschaft an. Dort teilte man ihm knapp mit, dass es einen Menschen dieses Namens nicht gäbe. Als er dann das nächste Mal bei ihnen erschien, sprachen sie ihn darauf an und er gab zu, dass er ein Antiquitätenhändler aus der Portobello Road war. Aber statt darüber enttäuscht zu sein oder sich hintergangen zu fühlen, sagte sie: Wieso sollten wir ihm böse sein? Er hat den Märchenprinzen so wunderbar gespielt, dass wir gern mitgespielt haben und uns keine Fragen stellten. Er hat uns auf seinem fliegenden Teppich in ferne Länder, von denen wir nichts wussten, mitgenommen. Als echter Prinz hätte er sich nicht mehr als Gentleman benehmen können wie Prinz Juan. Another one of Margaret hangers-on was a woman called Dawn Langley Simmons. Ein anderer dieser Blutegel, die an ihr klebten, war Dawn, die einmal Gordon geheißen hatte. Dawn erzählte jedem, dass Margaret sie adoptiert habe. Nie auf dem Papier, aber sie sprach immer von den beiden als Mutter und Vater. Ich glaube, sie hatten schon eine enge Freundschaft. Aber Dawns Leben war eine komplette Fantasie. Sie schrieb in ihrer Autobiografie, dass sie über Nacht zur Frau geworden war. Natürlich hatte sie eine Geschlechtsumwandlung gehabt. Das alles wusste Rutherford nicht. Aber wenn sie es gewusst hätte, hätte es ihr auch nichts ausgemacht. Jeder nutzte sie aus. Ich war eine der wenigen, die das nicht tat. John Carroll, der in den letzten Jahren ihre Poesielesungen arrangierte und bei ihnen lebte, war auch so ein Schwamm. Der lamentierte immer: Ach, ich habe kein Geld und bin so arm dran. Sofort schickte sie ihm riesige Präsentkörbe mit ausgesuchten Leckereien aus dem teuersten Laden Londons. Was bedauerlich ist, ist in der Geschichte, dass ihre Freunde, ihre sogenannten Freunde, sobald sie mal wieder klamm war, und das war ja auch sehr häufig, waren diese Freunde auf einmal nicht mehr da. Dann saß sie wieder alleine mit ihrem Stringer in ihrem Wohnzimmer und aber sobald wieder Geld da war und sie wieder ihre berühmten Teepartys schmeißen konnte, dann waren die Freunde auch wieder da. I mean, they were both prey for anybody. Because they were so naive. Generous and warm-hearted and naive. And her character was so lovely. Sie waren eine leichte Beute, weil beide so gut, glaube ich, so großzügig und so warmherzig waren. Zweimal Ende der 60er Jahre stürzt Margaret und bricht sich die Hüfte. Sie braucht einen Rollstuhl. Stringer und sie müssen, weil sie keine Treppen mehr steigen kann, noch einmal umziehen. In den letzten Monaten fällt sie nicht nur in eine tiefe Depression, aus der sie sich nicht mehr befreien kann, auch eine Altersdemenz entwickelt sich rasch bei ihr. Sie stirbt am 22. Mai 1972. By this time she'd had the electric shock treatment and she just couldn't remember. Das Traurige war ja, nach so vielen Elektroschocks gegen Ende ihres Lebens konnte sie sich auch nicht mehr daran erinnern, dass sie einmal immens erfolgreich und auch sehr glücklich gewesen war. Sie bekam ja immer noch viel Fanpost, hauptsächlich wegen der Marple-Filme. And she still got a mass of fan letters, particularly on the Miss Marple films, curiously enough. Her total innocence. She was just so innocent about everything. Sie war die Unschuld in Person, so werde ich sie immer in Erinnerung haben. Sie war nicht dumm, aber sie vertraute immer jedem. Selbst nach Margarets Tod war auf einmal diese furchtbare Person Violet Davis da, die ihnen zeitweise den Haushalt führte. Schon bei der Beerdigung wollte die an der Seite Stringer Davis vorne sitzen. Da bin ich dazwischen gegangen und habe ihr ins Gesicht gesagt, es tut mir leid, aber da ist nicht ihr Platz. Kurz darauf gingen beide zu einem Pfarrer, um ihre Hochzeit zu besprechen. I can't do anything, but somebody could step in and not have her marry him. Dazu kommt es jedoch nicht mehr. Ein knappes Jahr nach Margarets Tod stirbt auch Stringer, sanft im Schlaf. Violet Davis plündert daraufhin alles im Haus, was nicht nied- und nagelfest ist. Den Oscar, wertvolle Erinnerungsstücke und Auszeichnungen verschwinden mit der bösen Haushälterin, wie in einem Krimi von Agatha Christie. So gut wie nichts davon ist bis heute wieder aufgetaucht. Die vielen Briefe von berühmten Menschen an Margaret, von Chaplin über Brando bis zur Queen, die die begeisterte Monarchistin Margaret 1967 für ihre Verdienste in den Ritterstand hob, werden von Tochter Dawn entführt und nach Amerika gebracht. Sie lagern heute, nach Dawns Tod, zum Teil in den Archiven einer Universität der Vereinigten Staaten. Doch noch ist das bizarre Leben der Miss M nicht zu Ende erzählt. Es fehlt noch das letzte Puzzleteil in ihrem Leben. Sind Sie exzentrisch? Fragten mich immer alle in der amerikanischen Presse. Welch eine niedliche Frage. Ich habe dann immer geantwortet, ich halte mich für eine Individualistin. Exzentrik ist meines Erachtens nur eine Steigerung davon. War sie exzentrisch? Totally eccentric. Unbelievably eccentric. Unglaublich exzentrisch, aber auf sehr intelligente Weise. Sie wusste immer, was sie tat. Ein höchst ungewöhnlicher Charakter. Ja, das genau war sie. One day, it was November, and it was cold and foggy and everything. And she said, oh, couldn't we go swimming? Es war einmal im November. Es war bitterkalt und sie wollte unbedingt schwimmen. Das liebte sie ja. Lange Spaziergänge und Schwimmen zu jeder Jahreszeit. Ich telefonierte also herum, wo das überhaupt noch ginge, und fand tatsächlich ein Schwimmbad in der Nähe, das nur wegen Margarets Wunsch heute öffnen würde. Wir also hin. Als wir ankamen, merkten wir, dass wir den Badeanzug für sie vergessen hatten. Man brachte ihr einen, 5 Größen zu klein. Sie rollte sich hinein und überall fiel etwas von ihr heraus. Damit hatte sie aber nichts am Hut. Wir also rein und es war eiskalt. Sie schwamm in die Mitte und plötzlich verschwand sie. Ich konnte sie gerade noch erreichen, im Kopf schon die Schlagzeilen auf den Titelseiten. Margaret Rutherford ertrinkt im öffentlichen Schwimmbad im November. And I could see the headlines, Margaret Rutherford drowned in a pool. I could see these terrible headlines. So I said to her, now Margaret, just lie on your back. Ich war Gottlob Rettungsschwimmerin und brachte sie an die Seite. Mit der Hilfe von den Männern, die da waren, hieften wir sie wie einen Wal aufs Trockene. Ich schien leblos, gestrandet. Stringer sprang nutzlos umher. Oh Gott, dachte ich, oh Gott, sie ist tot. Alle starrten hilflos. Auf einmal schlug sie ihre Augen auf und sagte, wie erfrischend, Darlings. Ist das nicht süß? And then after a moment or two, opened her eyes and said, so refreshing, darling. Is this sweet? Yes, she was eccentric. The eccentric reckons that what they do or think. Der Exzentriker glaubt, dass das, was er tut oder denkt, das einzig Mögliche ist. Die Tatsache, dass er sich nicht wie der Rest der Welt verhält, ist eindeutig Pech für den Rest der Welt. It's just bad luck on the rest of the world. When they did go to Hollywood, she was in the Danny Kaye film. Im Hollywood-Studio kamen sie immer mit einem unglaublichen Wust an Decken, Kissen, Wärmflaschen, Teekannen und Teedosen an. Es dauerte jeden Tag fast eine halbe Stunde, bis alles im Auto verstaut war, das sie abholte. Auch ihre Kleidung war sehr speziell, könnte man sagen. Die beiden waren die quintessentiellen Engländer. Von nirgendwo sonst auf dieser Welt hätten sie stammen können. Wenn ich die Wahl gehabt hätte, dann hätte ich gern wie Jane Russell ausgesehen. Sie ist elementar und wild. Das liebe ich. Also ein ganz kleines bisschen habe ich ja auch davon. Gemein, lasziv und wunderbar, das sagte man von ihr. Genau. Sie ist schon ziemlich britisch, klar kommt sie rüber in den Filmen. Sie hat irgendwas, das gewisse Etwas, was man bei deutschen Schauspielerinnen ziemlich vermisst. Diese Verquickung von diesen Sachen, exzentrisch zu sein, liebevoll zu sein, resolut zu sein. Wir hatten zur selben Zeit in Deutschland auch unverwechselbare große Schauspielerinnen wie Tilla Drieu, Therese Giese und Agnes Windeck, die beim ersten Miss Marple-Film Rutherford ihre deutsche Stimme lieh. Doch Miss Marple alias Margaret Rutherford ist auch 40 Jahre nach ihrem Tod bei uns wie auf der ganzen Welt so lebendig wie in den frühen 60er Jahren, als die Miss Marple-Filme gedreht wurden. We went to Belfast. And Lord Wakehurst, who was governor of Northern Ireland at the time, came on the Monday and invited us all to one of his garden parties. Der Gouverneur von Nordirland hatte unsere ganze Truppe bei einem Gastspiel auf seine Gartenparty eingeladen. Und Margaret erschien in einem Chiffonblumenkleid, komplett mit rosa Sandalen, die mit blauen Blumen bestickt waren, und einem großen Hut mit rosa und blauen Blumen. Darüber trug sie ein gelbes Cape, das wiederum übersät mit bestickten Blumen und Schmetterlingen war. Die Schmetterlinge hingen zur Hälfte frei in der Luft und flatterten ein wenig, wenn sie sich bewegte. Butterflies, what I can only describe as semi-detached butterflies, in that the bodies were embroidered onto the cotton and the wings were loose. You know, you could hardly believe it, and yet in a way. Dieses Outfit überstieg alles Vorstellbare, aber genau das gefiel ihr und so kannte und liebte sie auch ihr Publikum. Stringer nahm mich beiseite und flüsterte mir ins Ohr, meine Frau hat heute wieder so viel Glamour. Und irgendwie hatte sie den auch. Wer glamourös ist, bei dem bleibt man stehen und staunt. Und das war bei Margaret Rutherford der Fall. Ich habe in vielen meiner Charaktere, die ich in meinem Leben spielen durfte, eine tiefe Einsamkeit gespürt. Eine Einsamkeit, die zu einer Art Rückzug von der Welt geführt hat. Und genau das habe ich immer verstanden. Die ewige Miss Marple. Das bizarre Leben der Margaret Rutherford. Feature von Hannelore Hippe. Mit Luise Luno, Ingeborg Metschinski, Frauke Pohlmann, Barbara Schnitzler, Friedhelm Tock und Thomas Schendl. Ton Andreas Narr. Regieassistenz Christoph Richter. Regie Hannelore Hippe. Produktion Deutschlandradio Kultur mit dem Norddeutschen Rundfunk und dem Südwestrundfunk 2012. Demnächst in Ö1. Gleich nach den Nachrichten der Ö1 Klassiktreffpunkt live aus dem Radiocafé im Radiokulturhaus in Wien. Zu Gast bei Helmut Jasper ist mit Axel Kober heute einer der prägenden Dirigenten an der Schnittstelle von Oper und Konzert. 11.40 Uhr Help, das Ö1 Konsumentenmagazin. Sicherheit beim Online-Shopping, Teuerungen bei Gaming-Hardware und 30 Jahre Fairtrade-Kakao. Tränen und Trost gibt es heute in Le Weekend bei Elke Tscheikner und Christian Scheib. Und Musik, unter anderem von John Dowland, Ennio Morricone und Giovanni Battista Pergolesi. und im Ö1-Hörspiel um 14 Uhr Der Gehülfe, Robert Walsers Roman aus dem Jahr 1908 in einer Sprach- und Klangkomposition von Stefan Weber.